Erster zu dieser Zeit, als es noch keinen König in Israel gab, lebte ein Levit als Fremder im Gebirge Ephraim. Er nahm sich eine Frau aus Bethlehem in Juda als Konkubine. Zweiter doch seine Konkubine wurde wütend auf ihn und verließ ihn. Sie ging zu ihrer Familie nach Bethlehem in Juda und blieb dort 4 Monate lang. Dritter danach reiste ihr Mann ihr nach, um mit ihr zu sprechen und sie zurückzuholen. Er hatte seinen Diener und 2 Esel dabei. Als er bei ihrer Familie ankam, freute sich der Vater des Mädchens, ihn zu sehen. Viertes sein Schwiegervater, der Vater des Mädchens, nahm ihn an der Hand und führte ihn ins Haus. Der Levit blieb 3 Tage bei ihm, sie aßen, tranken und übernachteten dort. Fünfter am 4. Tag, als sie morgens aufstanden und der Levit abreisen wollte, sagte der Vater des Mädchens zu seinem Schwiegersohn, stärke dich zuerst mit etwas Brot, danach könnt ihr reisen. Sechster sie blieben also und aßen und tranken zusammen. Dann bat der Vater des Mädchens den Mann, bleib doch noch eine Nacht und sei fröhlich. Siebter der Mann wollte gehen, aber sein Schwiegervater überredete ihn, noch eine Nacht zu bleiben. Achter als er am 5. Tag frühmorgens aufstehen wollte, um zu gehen, sagte der Vater des Mädchens, stärke dich doch zuerst und warte, bis der Tag zu Ende geht. So aßen die beiden zusammen. Neunter als der Mann dann mit seiner Konkubine und seinem Diener aufstand, um zu gehen, sagte sein Schwiegervater, sieh doch, es wird Abend. Bleib doch über Nacht und seid fröhlich. Morgen früh könnt ihr dann abreisen, damit du nach Hause kommst. Zehnter aber der Mann weigerte sich, über Nacht zu bleiben. Er machte sich auf den Weg und kam bis nach Jebus, das ist Jerusalem. Er hatte 2 gesattelte Esel und seine Konkubine bei sich. Elfter als sie bei Jebus waren und der Tag schon fast vorbei war, sagte der Diener zu seinem Herrn, komm, lass uns in dieser Stadt der Jebusiter übernachten. Zwölftes sein Herr antwortete ihm, wir wollen nicht in einer Stadt von Fremden übernachten, wo keine Israeliten wohnen. Wir wollen bis Gibea weiterziehen. Dreizehnter und er sagte zu seinem Diener, komm, wir wollen zu einer der Ortschaften gehen und in Gibea oder Rama übernachten. 14. So zogen sie weiter, aber die Sonne ging unter, als sie nahe bei Gibea waren, das zum Stamm Benjamin gehörte. 15. Sie kehrten dort ein, um in Gibea zu übernachten. Als er ankam, blieb er auf dem öffentlichen Platz der Stadt, aber niemand nahm sie für die Nacht in sein Haus auf. 16. Dann kam ein alter Mann, der abends von seiner Arbeit auf dem Feld nach Hause kam. Er stammte aus dem Gebirge Ephraim und lebte als Fremder in Gibea, während die Einwohner Benjaminiten waren. 17. Als der alte Mann aufblickte und den Reisenden auf dem öffentlichen Platz sah, fragte er, wohin gehst du und woher kommst du? 18. Er antwortete ihm, wir sind auf der Reise von Bethlehem in Juda zurück ins Gebirge Ephraim, wo ich herkomme. Ich war in Bethlehem in Juda und bin jetzt auf dem Weg nach Hause, aber niemand nimmt mich in sein Haus auf. 19. Wir haben Stroh und Futter für unsere Esel. Wir haben auch Brot und Wein für mich, deine Konkubine und den Diener. Es fehlt uns an nichts. 20. Da sagte der alte Mann, willkommen. Wenn dir etwas fehlt, kümmere ich mich darum. Aber du darfst auf keinen Fall draußen übernachten. 21. Danach führte er ihn in sein Haus und gab den Eseln Futter. Sie wuschen ihre Füße, aßen und tranken. 22. Während sie aßen und tranken, umzingelten plötzlich Männer der Stadt, schlechte Menschen, das Haus. Sie drängten gegen die Tür und riefen dem alten Hausherrn zu, gib den Mann heraus, der in dein Haus gekommen ist, damit wir mit ihm schlafen können. 23. Da ging der Hausherr zu ihnen hinaus und sagte, nein, meine Brüder. Begeht kein Unrecht. Dieser Mann ist in mein Haus gekommen, deshalb dürft ihr so eine schreckliche Tat nicht begehen. 24. Ich habe meine jungfräuliche Tochter und seine Konkubine. Ich werde sie euch herausgeben, und ihr könnt mit ihnen tun, was ihr wollt. Aber an diesem Mann dürft ihr so eine schreckliche Tat nicht begehen. 25. Aber die Männer wollten nicht auf ihn hören. Da nahm der Mann seine Konkubine und führte sie zu ihnen auf die Straße. Sie vergewaltigten sie und misshandelten sie die ganze Nacht, bis der Morgen graute. Sie ließen sie erst los, als die Sonne aufging. 26. Als der Morgen anbrach, kam die Frau und brach vor der Haustür des Mannes zusammen, bei dem ihr Herr wohnte. Sie blieb dort liegen bis zum hellen Tag. 27. Als ihr Herr am Morgen aufstand, die Haustür öffnete und hinausging, um weiterzureisen, lag seine Konkubine vor der Tür des Hauses, mit den Händen auf der Schwelle. 28. Er sprach sie an, steh auf, wir wollen gehen. Aber sie antwortete nicht. Da lud er sie auf den Esel, und der Mann machte sich auf den Weg nach Hause. 29. Als er aber nach Hause kam, nahm er ein Messer, zerteilte seine Konkubine in 12 Stücke und sandte diese Stücke durch ganz Israel. 30. Jeder, der das sah, rief, so etwas ist noch nie geschehen oder gesehen worden, seit die Israeliten aus Ägypten zogen bis heute. Denkt darüber nach, beratschlagt und sprecht darüber.